viertes Kapitel, die epidemische Gedächtnisschwäche bei den Urchristen. In diesem Kapitel soll durch weitere Begutachtung der mündlichen Jesusüberlieferung neues Beweismaterial dafür herangeschafft werden, dass die neutestamentliche Gesamttradition nicht auf natürlichem Wirklichkeitsboden erwachsen sein kann, sondern künstlich erzeugt worden ist. Wie immer setzen wir auch jetzt voraus, Jesus und seine Jünger hätten gelebt, die Tradition von seinen Taten und Worten sei also wenigstens in ihrem Kern, in dem uns bekannten urchristlichen Milieu, natürlich gewachsen. Unter der Annahme der Echtheit wurde bereits früher klargelegt, wie die Besonderheit der von den Aposteln verkündeten neuen Religion, nämlich ihre Geschichtlichkeit, tagtäglich Veranlassung gab, die wirkliche Erinnerung an den Meister lebendig zu erhalten. Predigt, Katechese, Propagandarede und vor allem die unvermeidlichen Debatten mit den Gegnern zwangen die Jünger immer wieder von Neuem, die geschichtlichen Tatsachen des Lebens Jesu als Erbauungs- und Beweismittel zu verwenden. Durch den Zwang des wirklichen Lebens also wäre für die beste Pflege der Erinnerung an Jesus gesorgt gewesen. Etwas Wichtiges aus dem Erdenleben des Meisters hätte bei solcher Sachlage in der Urgemeinde gar nicht vergessen werden können. Alle irgendwie bedeutsamen Lebensdaten, auch aus der Zeit vor dem öffentlichen Auftreten des Nazareners, mussten unbedingt bei irgendwelcher Gelegenheit einmal zur Sprache kommen. Durch Nachfrage bei den vielen noch lebenden Zeugen der aufsehenerregenden Ereignisse konnten alle wichtigen Umstände, so besonders Namen von Personen und Örtlichkeiten, leicht ermittelt werden. Die wirkliche Geschichte ihres verstorbenen und auferweckten Meisters war für die ersten Christen von ungeheurer Bedeutung als Überzeugungsmittel. Einen Mysteriengott aus uralten Zeiten mochten sich viele aufschwätzen lassen, einen hingerichteten Menschen der Gegenwart nimmt keiner als seinen himmlischen Erlöser an, wenn dieser nicht durch Tatsachen, das heißt geschichtliche Beweise, als solcher beglaubigt werden kann. So drängte vom ersten Tage der Verkündung des Heilandes alles darauf hin, die Geschichte des zur Rechten Gottes erhöhten Menschen Jesus, vor allem natürlich die bedeutsamen Ereignisse zu der Zeit seines öffentlichen Auftretens, der Welt ins Gedächtnis zurückzurufen. Wollten die Jünger anderen Menschen werbende Berichte aus der Geschichte ihres Meisters zur Kenntnis bringen, so war es erforderlich, dass sie sich selbst genaueste Bekanntschaft aller wichtigsten Lebensdaten verschafften, was ihnen nicht schwerfallen konnte, da ja noch Tausende von Zeugen der Ereignisse lebten und sie selbst täglich unmittelbare Teilnehmer der Krafttaten Jesu gewesen waren. War aber die Erinnerung an das Erdenleben Jesu mit den Hauptdaten und den Hauptereignissen einmal aktualisiert und lebendig geworden, dann war den Urchristen ein geistiger Besitz und kostbarer Schatz erstanden, der ihnen nicht wieder entschwinden konnte und nicht verloren gehen durfte. Denn alle Umstände, welche das Lebendigwerden der Jesu-Erinnerungen verursacht hatten, blieben auch in der Folgezeit in derselben Stärke dahingehend wirksam, die Erinnerungen am Leben zu erhalten, zu festigen und so zum unverlierbaren Eigentum der urchristlichen Gläubigen werden zu lassen. Nicht bloß im ersten Jahre des neuen Glaubens, auch im zweiten und dritten und zehnten und in allen folgenden Jahren und Jahrzehnten war in immer gleich starkem Maße das Bedürfnis vorhanden, in den Gemeinden die Erinnerung an Jesu Taten und Worte lebendig bleiben zu lassen. Je mehr die Erinnerung sich im Laufe der Jahre festigte, desto weniger war es möglich, etwas Wichtiges wieder zu vergessen. Ich lege hier mit Absicht den Ton auf »etwas Wichtiges«. Ich rechne also billigerweise auch bei den ersten Christen mit der menschlichen Vergesslichkeit, die allzu nebensächliche und besonders gleichgültige Dinge mit der Zeit aus dem Gedächtnis streicht. Nur auf wirkliche Hauptsachen der Jesus-Tradition lege ich daher in den folgenden Ausführungen Gewicht, wenn ich mich mit der Qualität des Gedächtnisses bei den Urchristen beschäftige. Und sogar bei diesen Hauptfakten werde ich an dieser Stelle noch absehen vom Behalten der Einzelheiten, lediglich das nackte Hauptfaktum als solches werde ich ins Auge fassen. Unsere Generalfrage in diesem Kapitel soll lauten: Welche bedeutsamen Stücke der wirklichen Jesusüberlieferung mussten die Urchristen unbedingt als historische Beweismittel im Gedächtnis behalten? Oder konnte im wirklichen Leben der ersten Christen dieses oder jenes bedeutungsvolle Ereignis des Lebens Jesu innerhalb einer erschreckend kurzen Zeitspanne total aus dem Gedächtnis verschwinden oder so verdunkelt werden, dass kein Mensch mehr das Richtige zu ermitteln vermochte? Man kann die Bedeutung dieser Frage erst dann richtig einschätzen, wenn man bedenkt, um welch kurze Zeiträume es sich hier handelt. Jesus soll um das Jahr 30 gekreuzigt worden sein. Wann die Evangelisten ihre Schriften verfasst haben sollen, darüber sind sich die Gelehrten nicht einig. Der Leser weiß aber bereits, dass die Bücher des Neuen Testamentes erst nach dem 10. Jahrhundert geschrieben sein können. Wenn wir die Meinungen der Forscher in Mittelwerte fassen wollen, dann ist das Markus-Evangelium in den 60er Jahren entstanden. Die Evangelien des Matthäus und Lukas wären in die 80er bis 90er Jahre zu setzen. Und Johannes hätte sein Evangelium vermutlich in den Jahren 110 bis 120 geschrieben. Vom Tode Christi gerechnet, nach welchem beinahe sofort die Verkündigung der neuen Religion durch die Jünger einsetzte, sind also bis zu den Niederschriften der einzelnen Evangelien verflossen etwa 30 Jahre bei Markus, etwa 50 bis 60 Jahre bei Matthäus und Lukas, etwa 80 bis 90 Jahre bei Johannes.